wir hören den Predigttext heute aus dem 1. Thessalonicher 3, die Verse 6 bis 13. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Doch jetzt ist Timotheus mit einem so guten Bericht zu uns zurückgekehrt. Er hat uns von eurem Glauben und eurer Liebe erzählt und dass ihr uns stets in guter Erinnerung habt und euch genauso wie wir nach einem Wiedersehen sehnt. Diese Nachrichten über euch und euren Glauben, Geschwister, haben uns in unseren eigenen Nöten und Schwierigkeiten neuen Mut gegeben. Ja, wir leben richtig auf, seit wir erfahren haben, dass ihr treu zum Herrn haltet. Wir wissen gar nicht, wie wir unserem Gott für euch danken sollen. So groß ist die Freude, die uns jedes Mal erfüllt, wenn wir im Gebet an euch denken. Tag und Nacht bitten wir ihn inständig um die Möglichkeit, euch wiederzusehen und euch in den Punkten weiterzuhelfen, wo es euch in eurem Glauben noch an etwas fehlt. Ja, wir bitten Gott, unseren Vater und Jesus, unseren Herrn, uns den Weg zu euch zu ebnen. Und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Eine Liebe, die so überströmend ist wie unsere Liebe zu euch. Wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient, und ihr in Heiligkeit vor Gott, unseren Vater, treten könnt. Wenn Jesus, unser Herr, mit all seinen Heiligen wiederkommt. Amen. Ja, ich denke, der Sommer ist auch eine super Zeit, egal ob ihr hier seid oder ob ihr verreist seid. Einfach mal sich in Ruhe Zeit zu nehmen und etwas in der Bibel vielleicht auch ein Stück durchzulesen. Wir sind ja zurzeit in einer Predigtreihe durch den 1. Thessalonicher Brief. Und es ist super, auch mal am Strand oder wo auch immer irgendwas zu nehmen, was weiß ich, den 1. Petrusbrief. Also wie gesagt, einfach die Ermutigung, auch mal in der Sommerszeit nicht Urlaub zu machen von Gott, sondern zu sagen, jawohl, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit und dann lese ich auch mal in der Bibel etwas am Stück. Das ist super einfach, auch in Zusammenhängen zu sehen, wie großartig Gott ist. Und wir sind jetzt zurzeit hier in einer Predigtreihe über den 1. Thessalonicher Brief mit dem Titel Hoffnung. Und heute heißt die Predigt eine immer größere Liebe. Und es geht heute um eine Stelle, in der der Timotheus, ein junger Mitarbeiter von Paulus, einen Bericht geschrieben hat an den Paulus über die Christen in Thessalonich. Und der Paulus war ganz gespannt, wie wird es denn den Christen in Thessalonich ergangen sein? Und als er diesen Bericht bekommen hat, er ist so richtig aufgelebt, er war richtig ermutigt gewesen. Und damit wir das besser verstehen, einfach jetzt den Zusammenhang von unserem heutigen Predigttext, lese ich die 5 Verse direkt davor. Das ist ab Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Da heißt es, als wir es schließlich nicht länger aushielten. Und dieser Brief wurde geschrieben 49 nach Christus. Also das ist einer der ältesten Briefe, die wir haben. Galaterbrief wahrscheinlich ein Jahr vorher. Und die hatten, der Paulus, Silas, Timotheus, die hatten die Gemeinde gegründet in Thessalonich. Es ging einige Zeit lang gut, kamen Menschen zum Glauben und dann mussten sie fliehen, wirklich um ihr Leben fürchten. Und jetzt kann es Paulus nicht mehr länger aushalten. Er ist in Athen und dann schickt er Timotheus, da heißt es, und unseren Bruder Timotheus zu euch zu schicken, der als Mitarbeiter Gottes zusammen mit uns das Evangelium von Christus verkündet. Wir gaben ihm den Auftrag, euch im Glauben zu stärken und zu ermutigen, damit keiner von euch durch die Verfolgungen, denen ihr ausgesetzt seid, in seinem Vertrauen auf Gott erschüttert wird. Ihr wisst ja selbst, dass solche Leiden zu unserem Leben als Gläubige gehören. Im Übrigen hatten wir euch schon, als wir bei euch waren, immer wieder darauf hingewiesen, dass es zu Verfolgungen kommen wird. Und was das bedeutet, wisst ihr inzwischen aus eigener Erfahrung. So kam es also, dass ich Timotheus zu euch geschickt habe. Das heißt, die mussten fliehen. Aber Paulus wollte wissen, wie geht es ihnen denn? Stehen die im Glauben? Was ist los? Und er schickt den Timotheus hin. Da heißt es dann im Vers 5, Ich konnte die Ungewissheit nicht mehr ertragen und wollte erfahren, wie es mit euch steht. Meine Sorge war, dass dem Versucher könnte es gelungen sein, euch vom Glauben abzubringen, sodass unsere ganze Arbeit vergeblich gewesen wäre. Das war die große Sorge von Paulus, nachdem er und die Mitarbeiter fliehen mussten und die Christen Thessalonich wirklich auch ganz harte Dinge, auch Verfolgung persönlich erleben mussten. Da hatte er die Angst, dass der Versucher, wer ist der Versucher? Natürlich der Teufel, der Lügner, dass er sie so Stück für Stück dann einfach abbringt und die denken, ach was, komm, auf diesen Jesus Christus kannst dein Leben doch nicht so richtig bauen. Er hatte Angst, dass die doch nicht mehr so richtig kräftig Jesus nachgefolgt sind, sondern auf etwas anderes gebaut haben. Und so schauen wir uns heute Morgen vier Hauptpunkte an. Erstens Glaube und Liebe, das ist im Vers 6. Zweitens, so groß ist die Freude, Verse 7 bis 9. Drittens, eine immer größere Liebe, Vers 12. Und dann viertens, in Heiligkeit vor Gott reden zu können, Vers 13. In Heiligkeit vor Gott reden zu können. Zunächst mal zum ersten Punkt, Glaube und Liebe. Ich lese nochmals den Vers 6 am Anfang von unserem Predigttext. Doch jetzt ist Timotheus mit einem so guten Er hat uns von eurem Glauben und eurer Liebe erzählt. Das heißt, der Text sagt hier, Timotheus ist zurück und Paulus war in Sorge, aber er bekommt einen super Bericht von den Christen Thessalonich. Und wenn er das mal zusammenfasst, der Timotheus, dann benutzt er die zwei Worte Glaube und Liebe. Das ist genau das, was die Gemeinde, die Christen Thessalonich ausgezeichnet haben. Ich selber in der Gnade Gottes darf wirklich viele Kirchengemeinden kennen, weltweit. Und da habe ich immer wieder gesehen, es gibt bei jeder Gemeinde gibt's gewisse Stärken und gewisse Schwächen. Nicht jede Gemeinde ist gleich, wir Menschen sind auch nicht gleich. Gott hat uns, Gott sei Dank, unterschiedlich geschaffen, auch mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Deswegen gibt es natürlich auch unterschiedliche Gemeinden. Eine jede Kirche, eine jede Gemeinde hat auch eine ganz spezifische, konkrete Berufung Gottes. Das heißt nicht, dass jede Kirche komplett alles machen sollte, sondern dass die wirklich auch einfach auf Gott hören. Was ist denn auch für uns als Gemeinde konkrete Berufung? Es gibt natürlich eine Berufung, dass wir alle Jesus Christus bekannt machen sollen, sein Wort zu predigen, keine Frage. Aber ich mache es mal an dem Beispiel deutlich. Es gibt Gemeinden, die haben wirklich von Gott einen Auftrag in besonderer Weise, zum Beispiel sich um Flüchtlinge zu kümmern. Das ist großartig, wenn sie das wirklich zur Ehre Gottes machen, mit ganz toller Liebe. Aber das ist für uns jetzt in Grünwald wahrscheinlich nicht die große Aufgabe, uns um Flüchtlinge zu kümmern. Wir haben hier in einem sehr wohlhabenden Umfeld viele Menschen, die zwar äußerlich sehr reich sind, aber wo wahnsinnig viele Beziehungen und Ehen kaputt sind, zerbrochen sind. Das ist eine ganz andere Form der Not, ist aber in den Augen von Jesus Christus auch sehr, sehr wichtig, dort wirklich dann zu dienen und sich dafür einzusetzen, dass eben die Menschen in ihrer Not von Jesus Christus erfahren und die Liebe von Jesus erleben. Das heißt, Kirchen sind unterschiedlich, haben gewisse Stärken und Schwächen, auch unterschiedliche Berufungen, aber, und das ist jetzt der Punkt hier, es ist großartig für jede Gemeinde Gottes, wenn sie stark sind in Glaube und Liebe. Überleg einfach mal selber, wenn du sagst, ich würde mir jetzt irgendwie so eine perfekte, super Gemeinde wünschen, eine Kirche, wo es einfach super ist. Ich hatte einen Freund, der hat zu mir immer wieder gesagt, Steffen, wenn ich irgendwann mal die perfekte Gemeinde gefunden habe, darf ich nicht hingehen. Warum? Weil ich bin derjenige, hat es auf Englisch gesagt, I'm gonna mess it up. Das heißt auf Deutsch, wenn ich hingehe als nicht perfekter Mensch, als Sünder, werde ich die Gemeinde entsprechend runterbringen oder ein Stück weit vielleicht sogar zerstören. Aber der Punkt ist der, ich denke, Glaube und Liebe, das trifft den Nagel so richtig auf den Kopf, wenn man überlegt, was ist wirklich wichtig für eine Gemeinde Jesu Christi? Natürlich, dass sie Jesus kennen und lieben und bezeugen. Aber wenn ich es zusammenfasse und ich sage mal Glaube, Das kann man erklären oder definieren als zunächst mal, dass man gewisse Glaubensinhalte für wahr hält, wirklich sein Leben darauf aufbaut, dass man sagt, ich glaube an Jesus Christus, dass Jesus tatsächlich Gott ist, dass er gelebt hat, dass er in diese Welt gekommen ist und dass Jesus ganz konkret stellvertretend für Sünder, auch für mich, am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Das ist ein Teil von dem, was es heißt, zu glauben, zu sagen, wegen dem, was Jesus Christus getan hat, in seinem stellvertretenden Tod und in seiner Auferstehung, weiß ich ganz genau, dass es mit mir, mit meinem Leben heute und jetzt schon gut ist, dass mir wirklich vergeben ist, dass ich geliebt bin von demjenigen, der wirklich zählt, vom lebendigen Gott und dass, wenn ich sterbe, wirklich zu ihm gehen werde. Aber Glaube ist noch, Glaube heißt auch wirklich, jetzt nicht nur die Dinge so für wahr zu halten. Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, da wird gesagt, selbst die Dämonen haben gewusst, wer Jesus ist. Selbst die haben es für wahr gehalten. Aber der Punkt ist der, glaubst du es im Sinne von, ich vertraue dem, ich baue mein Leben darauf auf und ich werde dann auch entsprechend Entscheidungen treffen und anders handeln, weil ich sage, das Wort Gottes, die Bibel, ist wirklich das Fundament meines Lebens. Das ist so der eine Punkt, Glaube. Das hat die Christen Thessalonich ausgezeichnet. Die haben geglaubt, die haben auch gewusst, was sie geglaubt haben. Das ist wichtig, dass Christen wissen, woran glauben wir denn eigentlich, was sind die zentralen Glaubensinhalte, was ist das Evangelium von Jesus Christus, auch was kommt nach dem Tod, wo gehe ich hin. Und das dann aber gepaart mit dem zweiten Wort, mit Liebe. Glaube, aber auch das gepaart mit Liebe. Und natürlich, das kann man jetzt aufteilen oder definieren als zunächst mal, dass du die Liebe, die unverdiente Liebe Gottes erlebt hast und immer wieder erlebst, dass du sagst, das gibt's doch nicht. Dieser großartige Gott, der liebt mich so bedingungslos, obwohl, wenn ich ehrlich bin, ich weiß, ich bin manchmal gar nicht so liebenswert, gar nicht so perfekt und vollkommen. Ein vollkommen perfekter, heiliger Gott sagt einfach, ich liebe ihn, ich liebe sie und ich stehe zu dieser Liebe. Und das zu wissen, das zu erleben und zu erfahren, ich bin fundamental geliebt. Das gibt so eine Sicherheit auch in dieser Welt, wo immer mal wieder jemand kommt mit einem dummen Kommentar oder was es sein mag, zu wissen, ich bin geliebt in Jesus Christus für alle Zeiten. Aus dieser Liebe kann mich nichts und niemand herausreißen. Ich bin geliebt und das ist dann natürlich die natürliche Reaktion, zu sagen, wow, diesen Gott, den muss ich lieben, da kann ich gar nicht anders. Diesem Gott muss ich mich hingeben, wenn er mich so liebt, dass sogar sein Sohn bereit war zu sterben, für mich sein Leben zu geben, den Tod zu besiegen und dann auch ganz natürlich konsequenterweise zu sagen, dann liebe ich natürlich auch die Familie Gottes. Ich liebe euch. Ihr seid Kinder Gottes. Viele von euch lieben Jesus Christus. Ihr habt Jesus Christus angenommen als euren persönlichen Herrn und Heiland. Ich liebe euch. Ich freue mich wirklich darauf, mit euch auch die Ewigkeit zu verbringen. Ein großartiges Fest. Das ist hier nur ein kleiner Vorgeschmack Gottesdienst, aber zu wissen, das ist Familie Gottes. Und einander wirklich zu lieben und dann auch andere Menschen, auch Nichtchristen, immer wieder Liebe zu zeigen. Menschen, die aus irgendeinem Grund eben das noch nicht erfahren haben, dass Jesus Christus sie so liebt, und dann zu sagen, wisst ihr was, wir überschütten die mit Liebe, mit ganz, ganz viel Liebe. Und das ist genau das, was hier Paulus durch den Bericht von Timotheus uns weitergeben will. Glaube und Liebe, wenn das eine Gemeinde auszeichnet, das ist grandios. Und da möchte ich dich, möchte ich euch bitten, lasst uns auch da füreinander und als Gemeinde beten, dass wenn auch Besucher hierher kommen, dass sie sagen, die Gospel Church, wenn ich mir überlege, wo hat die Gemeinde ihre Stärke zu sagen, die glauben an Jesus Christus, die glauben an das Wort Gottes, die glauben an den auferstandenen Jesus Christus und sie richten ihr Leben danach aus, das Evangelium durchzieht alle Lebensbereiche. Und das ist nicht nur irgendetwas Gesprochenes, Theoretisches, Man sieht es daran, wie sehr sie lieben. Zunächst Gott, einander, aber auch neue Menschen, die dazukommen, inklusiv auch all der Nichtchristen. Lass uns dafür beten. Der zweite Punkt ist, so groß ist die Freude. Und da lese ich euch kurz einen Vers vor aus den Sprüchen, den wir wahrscheinlich jetzt in dieser ja wunderschönen Sommerzeit noch ein bisschen besser verstehen. Da heißt es in Sprüche 25, eine gute Botschaft aus fernen Landen ist wie kühles Wasser für eine durstige Kehle. Eine gute Botschaft aus fernen Landen ist wie kühles Wasser für eine durstige Kehle. Ich kann mich daran erinnern, als Elisabeth und ich in den USA, da hatten wir wirklich auch einfach ja, in der Vorsehung Gottes mehrere Jahre warten müssen, gebetet und so weiter, bis Gott uns ein zweites Kind geschenkt hat. Und als ich meine Mutter dann in Deutschland angerufen habe und gesagt habe, Mama, es ist gut, die Susanna ist lebendig geboren, sie lebt, es geht ihr sehr gut. Meine Mutter, die hat sich so riesig gefreut in einem fernen Land in Deutschland und wir haben später Nachbarn erzählt, wie meine Mutter aufgeblüht ist, wie es ihr gut getan hat. So groß ist die Freude, wenn du eine richtig gute Nachricht aus fernen Ländern bekommst, zu sagen, großartig, großartig. Und das ist genau das, was wir sehen hier im Text, im Vers 7 und 8. Das heißt, der Paulus hat gesagt, großartig, wir haben einen tollen Bericht bekommen. Was ist dieser gute Bericht? Dass ihr treu zum Herrn Jesus haltet, selbst in Schwierigkeiten. Habt ihr nicht Jesus irgendwie auf die Seite geschoben, sondern wirklich habt ihr treu festgehalten am Herrn Jesus. Und so groß ist die Freude. Im Vers 9 heißt es dann, wir wissen gar nicht, wie wir unserem Gott für euch danken sollen. So groß ist die Freude, die uns jedes Mal erfüllt, wenn wir im Gebet an euch denken. Ist das nicht was Wunderbares? Du betest für andere Christen, vielleicht mit Namen ganz konkret, ganz spezifisch. Und das ist ja ein Wunder, wie Gott das tut, wie er auch Gebet benutzt, wie dann deine Liebe zu dieser Person und für diese Person wächst. Das ist übrigens etwas vom Besten, was du tun kannst, wenn es schwierig ist unter Christen oder was auch immer, zu sagen, ich segne diese Person und ich bete für diese Person. Und das Erstaunliche ist, deine Liebe für diese Person wird größer und auch die Freude über diese Person. Und so ist der Paulus, der hat wirklich gebangt, der war ein erfahrener Gemeindegründer, der hat erlebt, dass Kirchengemeinden aufgeblüht sind und er hat auch erlebt, dass sie gestorben sind oder dass es nicht geklappt hat. Und er hat sich so gefreut zu erleben, jawohl, diese thessalonischen Christen, die haben festgehalten am Herrn Jesus Christus. Und das führt uns dann zum dritten Hauptpunkt, eine immer größere Liebe. Im Vers 12, und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Eine Liebe, die so überströmend ist wie unsere Liebe zu euch. Ich kann mich erinnern an einen Pastor, der hat das immer ganz schön ausgedrückt, der hat gesagt, wir haben ja alles so viel vor jeden Tag, so viele Aufgaben und wir machen. Und er hat gesagt, Gott Vater, Jesus Christus, der Sohn, hilf mir doch, egal was ich heute jetzt auf die Reihe kriege, all das, was ich in Angriff nehme und alles versuche, was ich versuche zu erreichen, hilf mir doch, dass ich am Abend dieses Tages Jesus Christus, den lebendigen Gott, etwas mehr liebe als heute Morgen. Wenn das gelingt, das ist eine ganz große Sache. Und es ist toll, macht eure Aufgaben wunderbar zur Ehre Gottes mit Exzellenz und so weiter. Und wisst ihr, du wirst in dieser Welt niemand finden wie Jesus Christus. So eine Liebe gibt es sonst nirgends. So eine Treue, so eine Gnade, so eine Heiligkeit, eine Majestät und eine Schönheit. Und das wirklich, dass es nicht nur irgendwas Abgedroschenes ist, sondern du wirklich von Jesus tief berührt, bewegt, begeistert bist. Und wenn das wächst, das ist so was Schönes. Im Psalm 31, Vers 23 heißt es, und ich sage es mal kurz auf Englisch, das finde ich ganz großartig, wie es da ausgedrückt wird, bevor ich es auf Deutsch sage, da heißt es, love the Lord, all you his saints, mit Ausrufezeichen. Das heißt, love the Lord, liebet den Herrn, alle seine Heiligen, und dann kommt ein Ausrufezeichen. Liebet den Herrn, Seid nicht zufrieden, dass ihr Jesus ein bisschen liebt. Liebt Jesus noch viel mehr, gebt euch Jesus hin. Es ist interessant, dass die Bibel das nicht nur wie so etwas annimmt, was einfach einem geschenkt wird, sondern dass Gott auch sagt, du und ich haben sogar eine Verantwortung dafür, Jesus immer mehr zu lieben. Und natürlich, wir können gewisse Dinge tun, die helfen, dass wir Jesus mehr lieben. Das Wort Gottes, die Bibel, ist deswegen so wichtig. Immer wieder wirklich in der Bibel zu lesen. In der Bibel zu lesen heißt wirklich, im Grunde genommen ein Date mit Gott zu haben. Zeit mit Gott zu verbringen, wirklich Qualitätszeit, auf Gott zu hören, ruhig zu werden in deiner Seele vor dem lebendigen Gott, Gott mit seiner Liebe in dein Leben hineinsprechen zu lassen. Das sind Entscheidungen, die du und ich treffe, aber das ist etwas, wo deine Liebe, deine Hingabe zu Jesus tiefer wird, wo du sagst, wow, Gott über seinen Charakter, über seine Treue. Das begeistert mich, wie wirklich, wie Gott lebendig ist und wirkt in dieser Geschichte, in der Bibel, aber auch dann in meinem eigenen Leben. Liebe den Herrn, Ausrufezeichen. Und dann heißt es im Vers 12, lasst uns täglich beten füreinander, dass die Liebe wächst. Das, denke ich, ist etwas, was auch ein guter Auftrag ist für uns als Christen hier bei Gospel Church, täglich füreinander zu beten, was? Dass auch die Liebe wächst. Betet füreinander zu sagen, jawohl, ich möchte, dass beim Timo die Liebe zu Jesus wächst. Er liebt Jesus jetzt schon sehr, aber mir ist es wichtig, dass seine Liebe zu Jesus noch tiefer wird. Oder wenn der Sam Ende des Monats wiederkommt oder die Lisi, dass sie wirklich Jesus mehr lieben oder die Lisa oder die Mira und so weiter. Jesus noch mehr zu lieben, wirklich dafür zu beten. Und ist es nicht toll, wenn dann auch Nichtchristen kommen und sagen, ich verstehe das noch gar nicht so alles bei der Gospel Church, warum dieser Jesus für die so wichtig ist und warum die immer wieder über die gute Nachricht und das Evangelium reden. Aber ich weiß eines, die lieben. Die lieben diesen Gott, die lieben einander und die lieben auch mich, wenn ich als Neuer dazukomme. Dass sie wirklich sagen, das zeichnet die aus Glaube und Liebe. Absolut, auch wenn ich nicht bei allem übereinstimme, aber die lieben und die wissen, an wen sie glauben. Und das führt uns dann zum vierten Hauptpunkt, in Heiligkeit vor Gott treten zu können. Vers 13, da heißt es, wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient, und ihr in Heiligkeit vor Gott, unseren Vater, treten könnt, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen wiederkommt. Wow, das ist was ganz Erstaunliches. Hier heißt es im Vers 13 tatsächlich, dass du nichts mehr hast, was Tadel verdient. Eben durch diese tiefe Liebeserfahrung mit dem lebendigen Gott, wenn andere für dich beten, dass deine Liebe wächst, zu Menschen, aber auch zu Gott. Nichts mehr zu haben, was Tadel verdient in deinem Leben und in Heiligkeit vor Gott treten zu können. Überleg dir das mal jetzt einfach in Ruhe oder auch heute Nachmittag in Ruhe. Nichts mehr, was Tadel verdient. Wie kann ich das beurteilen? Natürlich wieder ist der Maßstab das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes. Nichts mehr, was Tadel verdient. Das ist wirklich eine tolle Heiligung. Da ist Jesus Christus dann schon sehr, sehr ähnlich geworden. Aber was für ein grandioses Ziel. Das ist genau das Ziel, das Jesus Christus mit dir und mit mir hat. Wirklich Jesus ähnlicher zu werden, geheiligter zu werden, nichts mehr zu haben, was Tadel verdient. Das ist eigentlich ein großes Ziel, aber ein wunderbares und wichtiges Ziel. Nichts mehr, was Tadel verdient. Und ich möchte dir Mut machen, da ganz ehrlich auch vielleicht nachher beim Abendmahl oder heute Nachmittag oder auch jetzt, einfach mal innezuhalten, nichts mehr, was Tadel verdient. Okay, überleg dir mal, was könnte es in meinem Leben geben, was vielleicht Jesus Christus nicht so gefällt, wo er sagt, Steffen, da muss ich dich dafür tadeln. Schau dir das mal genau an. Sei da mal ganz ehrlich, das ist eine Sache auch ganz persönlich zwischen dir und dem lebendigen Gott, aber überleg dir das mal. Wo würde dich Jesus Christus heute tadeln? Und wenn Jesus tadeln, macht das mit aller Liebe und mit aller Wahrheit, weil er will, dass du nicht an dem Punkt bleibst, wo du jetzt bist. Er hat etwas viel Besseres mit dir vor. Er will dich verändern. Er will dich Jesus Christus ähnlich machen. Sei mal ganz, ganz ehrlich. Wo gibt es etwas, was in den Augen von Jesus Tadel verdient? Und dann sag es Jesus. Vielleicht auch, wenn wir gleich das Abendmahl feiern. Das ist eine perfekte Möglichkeit, Jesus Christus genau das zu sagen. Vielleicht ist es eine Sünde, mit der du spielst, etwas, was dich gefangen hält, was es auch sein mag. Oder vielleicht ist es etwas, was jemand zu dir gesagt hat und du bisher nur so den Wahrheitsgehalt von 3% erkennen kannst, aber vielleicht ist da mehr daran. Sag es diesem Jesus Christus. Jesus kannst du alles sagen. Er wird nicht erschrecken oder sonst was, er wird nicht davonlaufen. Im Gegenteil, er wird dich sogar im Grunde genommen seine Liebe noch mehr zeigen. Sag es diesem Jesus Christus, bekenne es. Und dann aber auch, das ist genau das, was die Bibel wieder will, dass wenn du merkst, das war nicht richtig, hier in die Richtung zu laufen, ich verdiene den Tadel, wirklich diese 180-Grad-Wendung zu machen und wirklich konkret im Alltag, im Leben anders zu leben. Und ich weiß, du und ich schaffen das nicht in der eigenen Kraft. Du musst es auch nicht schaffen in der eigenen Kraft. Du hast den Heiligen Geist, wenn du an Jesus Christus glaubst. Der Heilige Geist ist derjenige, der dir die Kraft gibt, wirklich die Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Aber überleg dir das mal ganz in Ruhe. Wo gibt es etwas, wo Jesus sagen würde, weißt du was? Da muss ich dich zumindest etwas noch tadeln. Und dann auch zu wissen, in Heiligkeit vor Gott reden zu können. Heiligkeit ist so etwas Schönes und was Wunderbares. Ein geheiligter Charakter, ein Charakter, der Jesus Christus schon ziemlich ähnlich geworden ist, ist so etwas Wunderbares. Warum? Weil es zum einen Gott so richtig ehrt. Es macht Gott groß. Du machst Gott in deinem Leben groß, wenn du wirklich bewusst immer wieder auch Nein sagst zur Sünde und wirklich ihm vertraust. Das ist das andere. Es ehrt Gott. Aber es zeigt auch, dass du Gott vertraust. Das heißt, du versuchst nicht dein Glück zu finden. Das ist immer die große Versuchung, dass wir denken, ist ja alles schön und gut mit Jesus und der Bibel, aber so das richtige Kribbeln, das richtige Tolle, die richtige Erfüllung, die finde ich doch woanders. Und wirklich zu sagen, nein, ich setze auf diesen Jesus zu 100% und ich vertraue ihm, dass er es auch gut macht. Und das andere ist, ein geheiligtes Leben, das schenkt so eine tiefe Freude. Das ist interessant, die meisten Menschen, die streben wirklich nach Freude in ihrem Leben. Die wollen fröhlich sein, die wollen Freude haben, die tun alles Mögliche einfach nur, um Freude zu erleben. Und oft finden sie es nicht. Und das ganz Spannende ist, wenn du Jesus nachfolgst, geheiligt lebst, wirklich sagst, Herr Jesus Christus, hilf mir wirklich, das auch zu leben, umzusetzen, was da am Sonntag gesagt wird, was ich in der Bibel lese. So als Art Nebenprodukt schenkt Gott dir eine ganz, ganz tiefe Freude. Das kannst du auch nicht mit Geld aufwiegen, nicht mit Geld bezahlen. Es ist eine ganz tiefe Freude, die mit Heiligkeit einhergeht. Warum? Weil Gott selber vollkommen in sich, das ist so das zentrale Element in Gott, das zentrale Charakteristikum, dass er vollkommen heilig ist, ohne jegliche Sünde, aber auch Gott ist in sich so glücklich und zufrieden. Das ist ein riesiges Freudenfest im Grunde genommen. Deswegen ist es auch im Himmel. Ihr könnt euch das noch gar nicht vorstellen, wie großartig es im Himmel sein wird. Wir dürfen das hier immer wieder erleben, gerade auch in Gemeinde und Gemeinschaft, aber im Himmel wird es so großartig sein. Da haben wir nicht mal die richtigen Worte dafür, das zu beschreiben. Wir benutzen vielleicht das Hochzeitsmahl, Hochzeitsfest. Aber alle Hochzeiten hier auf der Welt hier sind so klein im Vergleich zu dem Fest, das wir im Himmel haben werden. Das Fest der Freude bei demjenigen, der wirklich der Schöpfer, der Autor des Lebens überhaupt ist. Und die anderen zwei Punkte, warum Heiligkeit, Nein zu sagen zur Sünde, Ja zu Gott, zu Jesus zu sagen, zum Wort Gottes, warum das so was Wunderbares ist. Es ist auch so, dass es dir einen Frieden schenkt im Alltag. Überleg das mal. Du musst nicht Angst haben, dass irgendwas aufliegt. Du musst nicht ständig deine Angst leben, sondern du weißt, dass ich habe Dinge, die nicht gut waren in meinem Leben, die habe ich bekannt. Jesus Christus ist dafür gestorben, er hat mir vergeben. Und in der Gnade Gottes lebe ich jetzt immer mehr so, wie es Jesus Christus gefällt. Das schenkt dir einen Frieden, den du sonst nirgends findest. Und es schenkt dir nicht nur einen Frieden, sondern es schenkt dir auch eine ganz große Freiheit. Die Bibel spricht immer wieder davon, dass das mit dem, was auch der Teufel immer wieder lockt, dass das Dinge sind, die letzten Endes dich und mich auch immer wieder versklaven. Und dann zu erleben, wenn du Jesus nachfolgst in der Kraft des Heiligen Geistes, was für eine Freiheit du erleben darfst. In Johannes 14, Vers 15 heißt es, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Nicht in der eigenen Kraft, aber Jesus Christus in dir durch seinen Heiligen Geist. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Es wird in Matthäus 7 beispielsweise gesagt, bei den Bäumen, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Du kannst alles Mögliche sagen, aber mit deinen Früchten deines Lebens wird sich zeigen letzten Endes, ob du Jesus tatsächlich liebst. Und in Johannes 8, Vers 36 heißt es, wenn euch nun der Sohn frei macht, das ist Jesus Christus, wenn Jesus dich frei macht, so bist du wirklich frei. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir sehr, dass wenn du uns frei machst, so sind wir wirklich frei. Und Herr Jesus, sich vorzustellen, zu denken, es gibt nichts mehr in meinem Leben oder kaum noch etwas, was Tadel verdient, das ist ein hehres Ziel, ein großartiges Ziel. Und oft denken wir, dass wir es auch niemals erreichen können. Und Vater, in der eigenen Kraft ist es völlig unmöglich. Aber Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns auch wirklich persönlich den Wunsch gibst, wirklich das Verlangen, das Streben danach, das Rennen danach, wirklich so zu leben, Herr Jesus, dass du dich sehr freust, dass du geehrt bist. Gib uns die Kraft des Heiligen Geistes, gib uns die Freude, die Freiheit, all das, was dazugehört. Und Herr Jesus Christus, wir bitten dich auch füreinander und auch als Gemeinde, dass unsere Liebe zu Jesus Christus, aber auch zueinander und zu den Menschen tatsächlich wächst und stärker wird. Und danke, Herr Jesus, was du schon bei Gospel Church getan hast. Vater, das ist, denke ich, etwas, was die Gospel Church auch auszeichnet, dass es ganz viele Menschen gibt, die wirklich von deiner Liebe geprägt sind. Und so möchte ich dich bitten, dass du diese Liebe noch tiefer werden lässt und dass wir auch im Glauben weiter reifen und wachsen. Aber Herr Jesus Christus, danke, dass du mit uns bist, auch jetzt, wenn wir Abendmahl feiern, dass wir wirklich zu dir kommen können, in Frieden und in Freiheit, dass wir dich nicht fürchten müssen, sondern dass wir wissen, du bist aus Liebe persönlich für uns stellvertretend gestorben, für all diejenigen, die wirklich an Jesus glauben und dir nachfolgen. Und so lass uns in ganz großer Freude und Dankbarkeit das Abendmahl feiern, aber auch ehrlich sein zu dir, dir Dinge sagen, wo wir wissen und spüren, das ist noch etwas, wo du uns tadelst. Amen.